Yes, sir. Stephen! Mars Colonelik! In Reichweite! Mars! Mars Colonelik! Stephen! Deutschland, ein reinfahrer Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Eigentlich!